Da er Raskolnikow nicht erkannte, begann er unruhig, die Augen hin und her zu wenden. Katharina Iwanowna blickte ihn voll Traurigkeit, aber doch streng an. Aus ihren Augen quollen Tränen. »Mein Gott, seine ganze Brust ist zerquetscht. Sehen Sie, wie viel Blut«, sagte sie voll Verzweiflung. »Man muss ihn ausziehen. Dreh dich ein wenig, Semjon Sacharowitsch, wenn du kannst.« Marmeladow erkannte sie. »Einen Priester«, flüsterte er mit heiserer Stimme. Katharina Iwanowna ging zum Fenster, lehnte die Stirn an den Fensterrahmen und stöhnte verzweifelt. »O dreimal verfluchtes Leben!« »Einen Priester«, sagte nach einer Weile von Neuem der Sterbende. »Man holt ihn schon«, rief ihm Katharina Iwanowna laut zu. Da schwieg er. Mit schüchternem, traurigem Blick suchte er sie. Sie kehrte wieder zu ihm zurück und blieb am Kopfende stehen. Er wurde unruhig, aber das dauerte nicht lange. Seine Augen blieben bald an der kleinen Lidotschka, seinem Liebling, haften, die in der Ecke wie im Fieber zitterte und ihn mit erstaunten, weit aufgerissenen Augen ansah. »Da!« Voll Unruhe wies er auf sie. Er wollte etwas sagen. »Was ist denn?« fragte Katharina Iwanowna. »Barfuß, barfuß«, murmelte er und wies mit einem irren Blick auf die nackten Füßchen des Kindes. »Schweig«, rief Katharina Iwanowna gereizt. »Du weißt selbst, warum sie barfuß ist.« »Gott sei Dank, da ist der Arzt.« Raskolnikow atmete erleichtert auf. Der Arzt, ein sorgfältig gekleideter alter Mann, ein Deutscher, trat ein und blickte misstrauisch um sich. Er trat zum Verunglückten, fühlte seinen Puls, betastete aufmerksam den Kopf, öffnete das mit Blut völlig durchtränkte Hemd und machte die Brust frei. Die Brust war ganz zerquetscht, eingedrückt und aufgerissen, einige Rippen auf der rechten Seite waren gebrochen. Auf der linken Seite, gerade über dem Herzen, war ein schrecklicher, großer, gelblich-schwarzer Fleck, wohl von einem furchtbaren Hufschlag.